Das Thema heute ist, und aktueller könnte es ja nicht sein, der Streik der Lokführer. Und ich will es auch ein bisschen kurz machen heute, vielleicht gibt es Gelegenheit zum Diskutieren hinterher. Dieser Streik, da ist mal wieder was halbwegs Ungewöhnliches passiert in Deutschland. Tritt eine Mannschaft an, die stellt eine Lohnforderung. Nicht Wunder was, aber für deutsche Verhältnisse außergewöhnlich. Dann ist es eine Organisation, die GDL, eine Gewerkschaft, aber nicht die gut etablierte, nicht die anerkannte DGB-Gewerkschaft für die Bahn, die halt dort Transnet ist. Und dann machen die auch noch Anstalten, ihre Forderung durchzusetzen. Und ernsthaft zu streiken. Und mit einem Schlag ist in diesem Land Schluss mit lustig. Das haben wir, man muss wirklich sagen, wie der Artikel verfasst worden ist, der jetzt im Gegenstandpunkt erschienen ist, oder wie die Überschrift über die Veranstaltung gewählt worden ist, noch gar nicht ganz so absehen können. Da war es noch, die ganze Republik fragt sich, dürfen die das? Ja? Inzwischen ist so klar, die dürfen das nicht. Alle beteiligten Institutionen, das ist zunächst mal der Arbeitgeber, die Bahn, dann sind es die Arbeitgeber als Ganze, die Arbeitgeberverbände, die Industrie, dann ist es die andere Gewerkschaft, Transnet, und dann sind es im Zusammenhang damit die anderen DGB-Gewerkschaften. Und dann ist es die Bundesregierung, einmal oder die Staatsmacht, einmal in der Gestalt der Justiz, einmal in der Gestalt der Politiker. Und alle fühlen sich von diesem Streik herausgefordert, Stellung zu beziehen und beziehen Stellung in einer denkbar eindeutigen Weise. Das Anliegen der Lokführer wird in Bausch und Bogen zurückgewiesen. Es darf keinen Erfolg haben. Es ist, das ist das Bekenntnis dieser ganzen Institutionen, es ist absolut unverträglich mit dem, worum es im Land geht. Und für die GDL gilt, die Organisation erkennt man gleich überhaupt nicht als Tarifpartner an. Man bekämpft sie und eigentlich so gut wie es geht, man macht sie fertig. Dadurch bekennen sich all die Institutionen, das ist nämlich jetzt das, was sich da zeigen lässt, so schön das mal. Da bekennen sich alle Institutionen, die Bahn als Arbeitgeber, die Transnet als Gewerkschaft, die Staatsmacht in der Gestalt der Justiz und als Politikerriege, alle bekennen sich zu den Rollen, die sie spielen in dem Land und räumen auf. Oder sagen wir richtig, statt aufräumen, zeigen den wahren Inhalt, der gemeint ist, wenn die Rede ist von Sozialpartnerschaft, wenn die Rede ist von Kompromisssuche, wenn die Rede davon ist, dass, wie es immer heißt, der arbeitende Mensch an den Wohlstandszuwächsen beteiligt werden soll. Von all dem geben sie den wahren Gehalt bekannt, in der Stellungnahme und Bekämpfung, die jetzt an der Tagesordnung ist. Also schauen wir uns die Geschichte mal an. Womit haben sich die Lokführer das eigentlich verdient, die schlechte Behandlung? Eigentlich möchte man sagen, durch nichts Besonderes. Ich zitiere mal den Vorsitzenden der GDL, der sagt so etwa, im letzten Jahrzehnt hat die Bahn die Produktivität der Beschäftigten um 200% erhöht, Also das ist schwer zu sagen, was genau heißt, ob es heißt verdoppelt oder ob es heißt verdreifacht. Ist immer unklar, ob man die 100 addiert oder multipliziert. Ist aber wurscht. Die Leute leisten doppelt so viel oder dreimal so viel und in dem Sektor ist sehr wenig mit maschineller Rationalisierung zu machen. Also bei den Lokführern zum Beispiel, da muss immer einer am Schaltpult sitzen oder im Führerstand sein. Insofern ist sehr viel von dem, was da Produktivität heißt, direkte, einfache Verdichtung der Arbeit. Einfach in den Arbeitstag mehr neigsteckt, die Pausen heruntergefahren, weniger Lokführer bereithalten, die mehr springen lassen und so Zeug. So, und nebenher und gleichzeitig hat die Bahn die Löhne der Belegschaft, der ganzen Belegschaft, auch der Lokführer, wie sie ausrechnen, um ungefähr 10% real gesenkt. So, und jetzt sagen Sie, diese Schlechterstellung, die der Fortschritt der Bahn mit sich gebracht hat, dass sie heute doppelt so viel arbeiten und 10% weniger verdienen als damals. Diese Schlechterstellung wollen Sie rückgängig machen? Wollen Sie wenigstens irgendwie sich schadlos halten dabei und schauen, dass Sie ganz konservativ den Zustand von vorvorgestern wieder erreichen? Man denkt, für sowas ist eine Gewerkschaft doch einmal erfunden worden. Das ist doch der Grund, warum es Gewerkschaften gibt, weil die Arbeiterschaft sich durch ihren regulären Dienst und durch die Benutzung, die die Unternehmer von ihnen machen, weil die Arbeiter sich Jahr für Jahr immer schlechter stellen, außer sie wehren sich und korrigieren die im laufenden Betrieb immer zu stattfindende Schlechterstellung periodisch mal wieder und sorgen dafür, dass der Lohn wenigstens wieder die alte Höhe im Verhältnis zur aufgewendeten Arbeit hat. Nehmen wir die Lokführer und ihre Forderung. Sie meinen es nicht furchtbar radikal. Es gibt sogar Auftritte von in der Kölner Gegend, haben irgendwelche linken Veranstaltungen gemacht, sind Lokführer aufgetreten und haben gesagt, wir sind keine radikale Gewerkschaft. Sie meinen es auch nicht radikal, sie meinen, jetzt, nachdem die Bahn saniert ist und sie sich 10 Jahre lang die Schlechterstellung gefallen haben lassen, zu Zwecksanierung der Bahn, jetzt, wo die Bahn wieder riesige Milliardengewinne einfährt, also als Unternehmen sehr erfolgreich ist, jetzt müsste es doch gehen. Sie wollen also nicht einfach. Also die wollen keine Revolution. Die wollen nicht einfach die Bahn schädigen. Sie wollen nicht einfach ihr Interesse über das andere stellen, über das der anderen Seite stellen und sagen, wir wollen mehr Geld, koste es, was es wolle. Und wenn die Welt drüber untergeht, ist nicht ihr Standpunkt. Der Standpunkt ist sehr gewerkschaftlich. Insofern sehr rücksichtsvoll. Es ist der Standpunkt, jetzt könnte die Bahn das doch zahlen, ohne dass sie in ihrem Fortschritt, in ihrer Stellung in der Konkurrenz, ohne dass sie als Firma Schaden nimmt. So rücksichtsvoll ist die Forderung von Seiten der GDL. Die Antwort ist, das ist ja irrwitzig, sagt der Medan. 30% Erhöhung der Bezahlung ist irrwitzig, ist unmöglich, ist undenkbar, kommt überhaupt nicht in Frage. Er bekennt sich sozusagen dazu, dass er die Lokführer, genau wie alle anderen seiner Belegschaft, doch nicht so erfolgreich verbilligt hat, deren Produktivität für die Firma verdoppelt oder verdreifacht hat und dabei den Lohn gesenkt hat, damit er hinterher den Erfolg mit denen teilt, die er vorher beschädigt hat. Er macht klar, von ihm aus Ist der Zweck der Sanierung der Bahn erreicht durch die Verbilligung? Und die wird doch nicht rückgängig gemacht, so als ob die Sanierung der Bahn bloß dazu gemacht worden wäre, damit er höhere Löhne zahlen kann. Nein, er macht sehr deutlich, der Gewinn der Bahn ist der Zweck der Firma. Und die Lokführer, wie alle anderen Belegschaftsmitglieder, sind Mittel dieses Betriebserfolgs und in gar keiner Weise Teilhaber. Der stellt klar, wir leben nicht in einer Welt, um es jetzt mal ganz deutlich zu machen, weil das ist nämlich die Vorstellung, die bei den Gewerkschaftern, die so sagen, ja, man muss sich manchmal lauter rühren, damit man seinen fairen Anteil kriegt. Aber die ganze Vorstellung, da gäbe es einen fairen Anteil zu kriegen, die stellt der Medon sozusagen klar, da gibt es keinen fairen Anteil zu kriegen. So etwas wie einen fairen Anteil gibt es überhaupt nicht. Die Eisenbahn ist nicht ein Betrieb, der fährt, damit die Leute rumfahren können und mit dem sich alle Beteiligten, das Management wie die Arbeitnehmerschaft, ihren Lebensunterhalt sichern und dann könnte schon mal passieren, dass die Lokführer beim Verteilen der Vorteile vergessen werden und dann müssen sie sich melden und dann kriegen sie was. Nein, so ist es nicht. Die Eisenbahn ist ein Profitbetrieb und den gibt es bloß dafür. Und die Menschen, die dort arbeiten, sind Mittel des Profits. Und wenn sie dafür nicht taugen, fliegen sie raus. Und damit sie dafür taugen, werden sie viele Stunden beschäftigt und mit wenig Geld abgegolten. Und diese Stellung macht ihnen der Medon klar, da steht nicht, Auch das macht er Ihnen klar, da steht nicht Verteilungsinteresse gegen Verteilungsinteresse. So nach dem Muster, die Bahnerer wollen mehr Geld, Medon will mehr Gewinn, da teilen wir halt. Überhaupt nicht. Medon sagt, das ist die andere Botschaft von ihm, der sagt, diese Forderung geht an den Realitäten vorbei. Ja, so, solche Geschichten liest man in der Zeitung, geht an den Realitäten vorbei. Denkst du, was soll denn jetzt das heißen? An den Realitäten. Der macht so klar, dass er das Interesse, das er als Bahnchef vertritt, nämlich das Interesse an Rendite von dem Laden, an Profit, der rauskommt und der, das weiß man ja, nächstens renditehungrige Aktionäre attrahieren soll. Die Bahn will an die Börse und da will sie attraktiv sein für Geldmenschen, die sagen, aus Geld mehr Geld machen ist ihr Ding. Und das betrachtet der Medon als, das ist die Realität. Der ist gar nicht bereit, sein Interesse als Interesse zu nehmen und das neben das und gegen das Interesse der anderen zu stellen und dann zu schauen, zu sagen, da muss man irgendeinen Kompromiss oder was finden. Medon sagt, sein Interesse ist die Realität und das andere Interesse passt nicht zur Realität. In Wahrheit steht bloß das eine Interesse gegen das andere. Also das ist die eine Ecke. Medon stellt sich hin und macht mit seiner totalen Ablehnung klar, wie in dem Betrieb gerechnet wird. Und da muss man sagen, nochmal den Punkt, der wichtig ist, in Erinnerung zu halten für den ganzen Fortgang dann auch. Er weist es zurück, dass die Lokführer einen fairen Anteil zu fordern hätten und macht klar, hier gibt es nur mein Interesse und eures ist die abhängige Größe. Euer Interesse ist das, das kommt zum Zug in dem Maß, wie es für meins nützt. Das heißt auch umgekehrt, die Lokführer und alle anderen kriegen, was sie der Unternehmerseite wegnehmen, zum Schaden von denen. Und wenn die Unternehmerseite zum Zug kommt, dann kommt sie zum Zug zum Schaden der anderen. Aber die Vorstellung, das wäre quasi ein Gemeinschaftswerk und da müsste man teilen und die Unternehmer teilen immer nicht so gern. Das verharmlost tatsächlich das Verhältnis. Es steht schlimmer als so. Medons zweites Argument und natürlich das, was jetzt die Hauptfront der Auseinandersetzung ausmacht, ist seine Botschaft, Er zahlt ja schon höhere Löhne. Er hat ja schon einen Tarifvertrag gemacht, nämlich mit seiner Hausgewerkschaft. ab 4,5% ab nächsten Jahr. Übrigens, gegenwärtig haben wir 2,5% Inflation. Also das sind reell 2%. Und dann kriegen es viele nicht mal ausbezahlt, weil sie noch auf höheren Löhnen von früher sitzen, die abgeschmolzen werden. Und die, also von dem sehen die allermeisten überhaupt nichts. Und die GDL hat es zurückgewiesen, so mit dem Argument, was da wirklich rauskommt, ist ungefähr Tankfüllung. Ja. Die 4,5% sind auf 2 Jahre bezogen. Ne? Die sind auf knapp 2 Jahre bezogen. Na. Das sind selbst nominell. Na. Also wenn ich es richtig verstehe, zahlen Sie für das eine Jahr 600 Euro, für das jetzt läuft. Das ist eine Festsumme. Die Festsumme ist vermutlich sogar mehr als 4,5%. Oder das halt je nachdem, wer wenig verdient, für den ist das mehr als 4,5%. Wer viel verdient, für den ist das natürlich gleich viel weniger als 4,5%. Aber es hat das an sich als Einmalzahlung, dass es überhaupt nicht in die sogenannte Tabelle eingeht, sodass Sie nach dem Jahr, wenn es rum ist, wieder beim alten Lohnniveau von vor dem Jahr landen. Und auf das gibt es dann, also aufs ursprüngliche Lohnniveau von 2006, auf das gibt es dann 4,5% obendrauf im nächsten Jahr. Und das läuft dann, glaube ich, bis Ende 2008. Oder täusche ich mich da auf? Stimmt schon so. Also was ich wollte ist, der sagt, naja, hat er schon bezahlt an seine Hausgewerkschaft. Und das ist doch Grund genug, die Forderung einer anderen Gewerkschaft, halt weil sie mehr will, nicht weil sie andere ist, zurückzuweisen. Ja, wenn irgendeine christliche Gewerkschaft anbieten würde, sie macht es billiger, ja, dann gäbe es das Geschrei mit Tarifeinheit im Unternehmen ist gefährdet, das gäbe es nicht. Das gibt es bloß, weil welche mehr wollen, nicht weil sie, also nicht, weil die Tarifeinheit an und für sich ein heiliges Gut wäre. So, auch im Verhältnis zu der Transnet, muss man sagen, ist es von der Bahn her keine Anerkennung, ja, es gibt Lebensbedürfnisse der Arbeitenden und die müssen befriedigt werden. Überhaupt nicht. Medan bezahlt einfach den Preis, der in Deutschland üblich ist, um den sozialen Frieden und den Betriebsfrieden, und das heißt immer, um die Arbeit der Leute ungestört einzukassieren. Und wenn die Transnet mit 4,5 zufrieden ist, dann war das der Preis, der wird bezahlt. Auch nicht, weil die Leute das Geld brauchen, sondern weil das der Preis ist, zu dem der Medan die Leistungen kriegt, die bei ihm die Rendite in Ordnung bringen. Er zahlt nur notgedrungen. Und auch der GDL gegenüber sagt er, ich zahle nicht mehr, weil er davon ausgeht, dass er nicht mehr zahlen muss. Ganz primitiv, weil er einfach davon ausgeht, die setzen sich nicht durch. Und anders ausgedrückt, weil er entschlossen ist, den Kampf zu gewinnen. Deshalb, dritter Schritt von Medan, verweigert die Bahn der GDL gleich schon mal überhaupt den Status der Tarifpartei. Also das ist ja irre, da findet die Zurückweisung, findet ja längst vor der Befassung mit der Forderung statt. Die Zurückweisung heißt, ihr seid überhaupt keine Tarifpartei. Die sind ja sogar zu Gerichten gegangen und haben gesagt, schaut mal nach, ob die überhaupt als Gewerkschaft auftreten dürfen. Und damit zwingt er der GDL was Blödes auf. Er zwingt ihr nämlich auf, dass sie, noch ehe sie für ihre Forderung kämpft, drum kämpfen muss, dass sie überhaupt als Tarifpartei auftreten darf. Und man weiß schon, wie das läuft. Und man hat jetzt ja auch von Shell und auch von dem bayerischen Bevollmächtigten oder wie der Oberste da heißt, haben wir jetzt ja schon gehört, der Kampf um die Anerkennung als Tarifpartei fällt ihnen so schwer, dass sie schon geneigt sind, den Inhalt der Forderung gegen die Anerkennung als Tarifpartei, na sagen wir mal, nicht gleich zu verkaufen, aber irgendwie aufzuwiegen, auszuhandeln. Also wenn einer sagt, wegen der 30%, nennen wir mal die Summe 30%, wegen der 30% und wegen der Arbeitszeitverkürzung wollen wir überhaupt bloß eine eigene Tarifpartei sein, deswegen schließen wir uns nicht der Transnet an, deswegen sind wir aus dem Tarifverbund ausgetreten. Dann heißt es hinterher, und damit ihr als Tarifpartei anerkannt werdet, müsst ihr von eurer Forderung runter. Das ist natürlich ein schöner Hammer. Aber es nützt ihnen ja gar nichts. Jetzt kämpfen sie um die Anerkennung, dass sie überhaupt Tarifpartei sind. Und das hat jetzt ja zu dem Merkwürdigen geführt, dass sie als Tarifpartei über diese Mediation hinweg irgendwie anerkannt werden. Ja, mit ihnen wird geredet. Aber jetzt läuft über den Inhalt die Nichtanerkennung, die totale. Nämlich, jawohl, wir reden mit euch, ihr kriegt einen Tarifvertrag. Jetzt haben sie ja sogar gesagt, ihr kriegt einen eigenen Tarifvertrag. Und worin besteht er? Ein eigener Tarifvertrag, in dem einfach dasselbe drinsteht wie im anderen. Die kriegen, also man muss mal so sagen, die Zurückweisung, die da passiert, könnte kompromissloser nicht sein. Und das macht richtig deutlich, auf was für eine Radikalität im Kampf die loswollen von der Bahn her. Die sagen, okay, dann kriegt ihr einen eigenen Tarifvertrag, aber unterschreiben müsst ihr, was die anderen ausgehandelt haben. Dann wirklich Angebote, die sind ein Hohn. Die erste Geschichte heißt, also das war vor 2 Wochen, ja gut, machen wir wir verbessern unser Angebot. Wenn ihr mehr Geld braucht, schön, dann arbeitet halt länger. Bitte, Tarifverhandlungen macht man deswegen, weil man das Verhältnis von Lohn und Leistung verbessern will, weil das beschissen ist. Das ist der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte. Und das Angebot heißt, ja, ihr könnt doch auf Basis dieses Verhältnisses von Lohn und Leistung einfach länger arbeiten und habt da mehr Geld. Gut, das war der erste Anlauf. Dann ist wieder Wochen ins Land gegangen. Jetzt ist das zweite Angebot, ist auch ein Hohn von einem Angebot. Als äußerste Konzession an die Lokführer wären wir bereit, die schon geleisteten Überstunden eventuell zu bezahlen. Muss ich mal das vorstellen. Das macht so deutlich, dass die denen sagen wollen, ihr kriegt überhaupt nichts. Und von da an ist von der Bahn her eigentlich alles ein Kampf, um der Lokführergewerkschaft eine klare Niederlage zu bereiten und die Organisation möglichst kaputt zu machen. Denk mal jetzt im Rückblick, die Mediation. Ja, das war im August, da ist schon mal ein Tag lang gestreikt worden. Im August ist dann 2 CDU-Politiker, Biedenkopf und Geisler, haben eine Mediation gemacht, so Beratungsrunden. Hat schon nicht Schlichtung geheißen, weil Schlichtung schon eine Anerkennung der GDL als Tarifpartei gewesen wäre. Nein, nicht Schlichtung, bloß Mediation. Die Mediation, ja, ich habe es damals noch aufgefasst, als halb ist es ja die Durchsetzung als Tarifpartei, weil jetzt mit ihnen überhaupt geredet wird. Die andere Hälfte hat man jetzt im Ergebnis erfahren. Was ist es in der Leistung? Die haben einfach den Monat verschleppt mit Verhandlungen und die Zeit genutzt, um Streikbrecher und Notfahrpläne zu organisieren. Die haben wirklich die Zeit genutzt, um die Streikmittel der Gegenseite zu entwerten. Dann die ganzen Versuche, den Streik einfach verbieten zu lassen. Da komme ich ja später noch drauf, wenn ich auf den Staat und so komme. Und dann, was sie jetzt machen, den Streik einfach verhungern lassen. Einfach vorführen, dass sie es länger durchhalten als die andere Seite. Ja, das ist immer lustig. Im Moment geht die öffentliche Kommentierung des Streiks so, die GDL sagt, wir haben ziemlich was lahmgelegt und die Bahn sagt, och, nicht der Rede wert. Also der Beschluss, diese Streikfront, diese Mannschaft am ausgestreckten Arm verhungern lassen, und nebenher und dabei mit nach allen Kräften die Öffentlichkeit aufwiegeln. Also der Tarifpartner Bahn tritt auf und präsentiert sich als Kapitalist. und präsentiert sich als sein Zweck gilt und die Arbeiterschaft hat zu nehmen, was für sein Zweck gut ist. Und ansonsten haben sie das Maul zu halten. Soweit die erste Partei. Oder sagen wir, der erste Feind, auf den die Lokführer treffen. Der zweite Feind ist die etablierte Gewerkschaft Transnet. Die Lokführer haben heute die in Deutschland etablierte Arbeiterbewegung gegen sich. Ist in einer Hinsicht kein Wunder, weil dass die GDL überhaupt auftritt und eigene Forderungen stellt, ist natürlich eine Kritik an der Transnet. Natürlich haben die die Tarifgemeinschaft bloß gekündigt, weil sie der Meinung sind, was die rausholt, taugt nichts. Diese Organisation ist kein nützliches Mittel ihrer Mitglieder. Die Kritik sitzt, die Kritik wird auch verstanden von der anderen Seite und sie wird beantwortet. Die Transnet lässt sich nicht etwa von einer Lokführergewerkschaft, die mehr rausholen will und behauptet, das könnte sie auch, quasi selber in die Solidarität nehmen und sagen, na, dann holen wir auch mehr raus, dann machen wir miteinander einen super Abschluss. Ganz umgekehrt. Transnet sagt, das ist eine Kritik an mir, das ist ein Kratzen an meinem Alleinvertretungsanspruch und deswegen verteidigt die Transnet sich und ihre Stellung in dieser Republik oder in dem Bahngewerbe. Sie verteidigt sich, indem sie mithilft, die Lokführergewerkschaft fertig zu machen. Gehen wir mal auf die Seite der Argumente, auf das Argumentative von Transnet. Transnet macht den Vorwurf, die GDL, das wären Spalter. Ja, ein beliebter Vorwurf in der Arbeiterbewegung seit 100 und Jahren, Spalter. Irgendwer, der was anders will, ist ein Spalter der Einheit. Dann wird aber dafür noch argumentiert, das klingt dann ungefähr so, sehr höflich drückt er sich aus, der Hansen, aber was er sagt, ist ziemlich, ja, ist halt eine totale Absage. Also das lohnt sich richtig, das vorzulesen, weil das ist ein längeres Zitat, weil das ist schon ein Hammer, wie der argumentiert. Er sagt, zu denken gibt, dass die rund 32.000 Lokführer und Zugbegleiter nicht mit von der Partie sind, seiner Partie, die jetzt den Abschluss von 4,5% unterschrieben hat. Sie fordern, die Lokführer und Zugbegleiter, sie fordern, soweit sie Mitglieder in der GDL sind, für ihre Berufsgruppe wesentlich höhere Tariferhöhungen. Was man bei Kenntnis der derzeitigen Entlohnung versteht. Muss man mal vorstellen. Der sagt, das kann man gut verstehen, dass die mehr Geld wollen und brauchen. Immerhin, er hat doch den Lohnabschluss abgeschlossen, der nicht reicht. Er sagt, ja, ja, also, dass die mehr rausholen wollen, das könnte man gut verstehen. Darüber hinaus will die GDL seit Mai 2006 einen eigenständigen Tarifvertrag. Damit würde ein gemeinsamer Flächentarifvertrag Schiene in weite Ferne rücken. So notwendig und verständlich der Kampf um Lohnerhöhungen ist, so bedenklich ist eine Entwicklung, bei der die Arbeitnehmer ihre Ziele und Forderungen getrennt, teilweise sogar gegeneinander durchzusetzen versuchen. Eine fehlende Solidarität gefährdet meist die Grundlage aller gewerkschaftlichen Maßnahmen, was sehr schnell für alle Beschäftigten Nachteile mit sich bringen kann. Die deutsche Gewerkschaftsbewegung hat in ihrer 130-jährigen Geschichte schon viele Abtrennungen und Spaltungen miterleben müssen. Immer war es der einträglichere und auch gesellschaftlich bessere Weg, wenn die Beschäftigten einer Branche sich nicht gegeneinander ausspielen ließen. Also, der macht den Spaltervorwurf, der sagt, der GDL, nur Einigkeit macht stark. Ja, auch so eine uralte Gewerkschaftsparole, nur Einigkeit macht stark. Und drückt richtig noch aus, und Einigkeit braucht es, um die Ziele der Arbeiter durchzusetzen. Ja, es war immer der einträglichere Weg, oder Sonderwege gefährden die Grundlage aller gewerkschaftlichen Durchsetzung. Der Mann fordert Einigkeit, Einheit. Aber er fordert ja die Einheit überhaupt nicht, um was durchzusetzen. Der fordert, also der sagt, nur einig sind wir stark. Stimmt ja, aber er braucht ja die Einigkeit gar nicht für die Stärke. Er will sie ja gar nicht in Stärke im Kampf gegen die Bahn ummünzen, die Einigkeit. Das schaut alles ganz anders aus. Es kriegt Alleinvertretungsanspruch einen ganz anderen Ton. Der fordert Einigkeit, nicht Spalten, weil er mit seiner Organisation festlegt, was für die Bahn erreichen muss und was nicht. Und weil er seine Macht in der Firma gefährdet sieht, wenn andere, auch womöglich noch erfolgreich, höhere Abschlüsse durchsetzen. Der merkt genau, dass das andere auftreten und mehr verlangen und was dafür tun, dass das auch reinkommt, dass das einzige Argument zerstört, das für seine Abschlüsse spricht. Und das ist das Argument, wir haben doch alles probiert, mehr ist nicht drin. Alle Gewerkschaften müssen immer sagen, mehr war nicht drin. Und woher weiß man, dass mehr nicht drin war? Dadurch, dass die Gewerkschaft die Macht hat, auch mehr nicht zuzulassen. Dass die Gewerkschaft, die den Abschluss herbeiführt, auch alternativlos ist. Kaum gibt es eine Alternative, ist das Argument, mehr war nicht drin, überhaupt nicht mehr überzeugend. Dann passiert, was ja jetzt auch schon passiert, dass die Gewerkschaft, die mehr verlangt wie die GDL, natürlich Mitglieder aus der Transnet abwirbt, dass umgekehrt die höhere Forderung und die Bereitschaft für sie zu kämpfen Streit in die Transnet trägt, haben wir nicht wirklich zu billig abgeschlossen? Insofern geht die Disziplin nach innen verloren und die Macht nach innen. Und die Macht nach innen von Hansen und seiner Mannschaft, die Macht nach innen ist zugleich die Grundlage für ihr Macht nach außen. Transnet kann in der Bahn ihre Abschlüsse durchsetzen. Ich habe vorhin schon davon geredet. Das ist ja auch keine Freundlichkeit der Bahn, sondern das ist die Konzession, das muss man halt zahlen, damit man die Arbeitsamkeit und den Betriebsfrieden der Leute, die dort organisiert sind, kriegt. Und insofern genießt die Transnet Respekt beim Gegner. Aber sie genießt auch bloß Respekt beim Gegner, weil sie die Macht über ihre Mitglieder hat. Sie genießt den Respekt beim Gegner als Ordnungsmacht. Eine Gewerkschaft, die muss für eins sorgen können, dass der Abschluss hinterher gilt und dann Ruhe herrscht im Betrieb. Wenn die Transnet jetzt eine gewerkschaftliche Konkurrenz kriegt, dann ist nicht bloß ihr Attraktivität nach innen gefährdet, also die Fähigkeit, ihre eigenen Mitglieder hinter sich zu kriegen, sondern genau mit dem Problem, die Fähigkeit, ihre eigenen Mitglieder hinter sich zu kriegen, damit ist auch ihr Macht der Bahn gegenüber gefährdet. Dann ist sie als Ordnungsfaktor nichts mehr wert, wenn sie das nicht hinkriegt. Und dann kann sie die Rolle, die sie spielt, nicht spielen. Also nochmal, nicht weil die Transnet Druck macht, weil sie streikt, weil sie den Gegner zu schädigen droht, holt sie was raus. Sie holt was raus als die nützliche Ordnungsmacht, die den Arbeitsfrieden sicherstellt. Und als die braucht sie aber eine folgsame Basis. Braucht sie eine Basis, die sie auch im Griff hat. Und wenn die Basis rumort und wenn die Basis in der Konkurrenz zu einer anderen Gewerkschaft hin und her gerissen ist und wenn da die Alternativlosigkeit der Vertretung der Arbeiterschaft durch Transnet in Zweifel gerät, dann schwindet ihr Macht ihrem anderen Adressaten der Bahn gegenüber und dann ist sie nichts mehr wert. Insofern muss man jetzt mal wirklich sagen, verteidigt Hansen sich und seine Organisation und ihre Zwecke, indem er alles tut, um der GDL eine Niederlage beizubringen. Das macht dann aber auch deutlich, als was eine Gewerkschaft in Deutschland Anerkennung genießt. Eben nicht als Organisation der Mitglieder zur Durchsetzung ihrer Lohn- und in ihrer materiellen Interessen, sondern als Ordnungsfaktor genießen sie einen Respekt. Genießen sie die Anerkennung der Öffentlichkeit, die Anerkennung des Staates, sogar in einem gewissen Umfang die Anerkennung des Arbeitgebers. Dieser Standpunkt, der GDL Spaltertum vorzuwerfen und ja, ihr die Aufgabe ihres Anliegens und die Rückkehr in die Transnet anzutragen. Das ist bei der Gewerkschaft Transnet nicht bloß ein Argument, das tritt nicht bloß theoretisch auf, das tritt saupraktisch auf, nämlich die Transnet tut einiges, um die GDL fertig zu machen. Praktisch vielleicht der wichtigste Punkt ist, dass die Transnet mit der Bahn in den Tarifvertrag, den sie da abgeschlossen hat, der eben diese 4,5% und 600 Euro Einmalzahlung abschließt, dass sie in diesen Vertrag eine Klausel eingebracht hat, die besagt, dass sofern die Bahn den Lokführern mehr gewährt als die 4,5%, auch der Vertrag mit Transnet hinfällig ist. Jetzt könnte man noch denken, naja gut, vielleicht ist das gemeint als Trittbrettfahrerei der Transnet. So nach dem Muster, lass mal die Lokführer erstmal vor, wenn die wirklich mehr durchsetzen, holen wir auch noch mehr raus. Umso schöner. Aber es ist eindeutig, dass es so nicht gemeint ist. Hansen sagt eindeutig, nein, wir folgen der Transnet, der GDL nicht in der Lohnforderung. Es ist auch nicht so, dass wir mehr Lohn wollen. Es ist nur so, dass wir der Bahn sagen wollen, gib dieser GDL gegenüber bloß nicht nach. Also das ist ganz irre. Die machen eine Klausel, die sagt, wenn die mehr rausholen, dann ist auch der Vertrag mit uns hinfällig. Aber nicht, weil sie dann mehr wollen, sondern weil sie sicherstellen wollen, dass die Bahn das nicht konzediert. Vielleicht noch einmal anders ausgedrückt. Das ist die Sorte Gewerkschaft, die in unser Land passt. Die, ich habe jetzt gesagt, bei allen möglichen Instanzen einen gewissen Respekt genießt. Was macht die Gewerkschaft? Die organisiert nicht, wie man immer denkt, wenn man denkt, wann sind Gewerkschaften gegründet worden und warum. Die organisiert nicht die Interessen der Mitglieder gegen den Unternehmer, die gegen das Unternehmen und seinen Renditezweck gerichteten materiellen Interessen der Belegschaft oder der Gewerkschaftsmitglieder. Das tut die Gewerkschaft Transnet nicht, wie übrigens die DGB-Gewerkschaften im Grunde alle nicht. Sie organisieren vielmehr die Abhängigkeit ihrer Mitglieder vom Kapital. Das ist ganz was anderes. Die organisieren nicht den Gegensatz ihrer Mitglieder zum Kapital, sondern die organisieren die Abhängigkeit ihrer Mitglieder vom Kapital. Die haben den Standpunkt verlassen, dass es um Lohn geht und man den der anderen Seite abbringen muss. Die stehen auf dem Standpunkt, es kommt, übrigens, der ist auch nicht aus der Luft gegriffen. Die Abhängigkeit gibt es ja wirklich. Die stehen auf dem Standpunkt, das Allerwichtigste sind Arbeitsplätze. Das Allerwichtigste ist die Möglichkeit des Geldverdienens. Das Geldverdienen kommt hinterher. Und wenn man an die Möglichkeit des Geldverdienens als Arbeiter denkt, dann muss erst einmal die Existenz der Firma gesichert sein. Vorher kann man schon gleich nichts verlangen. Dann muss erst einmal die Firma wachsen können. Denn wenn sie nicht wächst, entlässt sie Leute. Dann sind die Arbeitsplätze nicht sicher. Und wenn sie wächst, dann ist schon mal eine Bedingung erfüllt. Dann und so weiter, muss sie gegenüber Konkurrenten sich behaupten und so zu, dann lässt sich der Gewerkschaft wegen der Abhängigkeit, in der ihre Leute wirklich stehen, dann lässt sich der Gewerkschaft lauter Argumente gegen den Lohn einfallen, als Bedingung der Möglichkeit dafür, dass man überhaupt Lohn kassiert. Und als diese Organisation, die die Abhängigkeit ihrer Mitglieder vom Kapital organisiert, als die stört sie sich total an einer Mannschaft, die auf einmal sagt, wie viel oder wenig auch immer, mehr Lohn als ihr rausholt, wollen wir alle mal. Ja, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, die organisiert die Abhängigkeit ihrer Mitglieder vom Kapital, ist bei Transnet ja unmittelbar bekannt und sichtbar. Der Transnet-Vorsitzende ist ein Anhänger des Börsengangs der Bahn. Der sagt, ja, das ist die Zukunft von einem Unternehmen. Ja, dann kommen die Investoren, wenn erst einmal Aktien rausgegeben werden und man dann spekulieren kann auf den Zuwachs des Kurswerts. Dann fließt Geld in die Bahn und dann wächst sie und dann übernimmt sie, was weiß ich, die tschechische Bahn oder die Transporte nach Russland oder halt, dann wächst sie in die ganze Welt rein und dann gibt es Arbeitsplätze. Das ist sein Standpunkt. Nochmal, damit auch das klar ist, auf diese Seite, die Seite ist einerseits absurd, denn wenn sich die Arbeiterschaft an die Seite der Abhängigkeit vom Kapital hält, die es gibt, dann braucht sie überhaupt keine Gewerkschaft. Die Abhängigkeit vom Kapital, das kann jeder für sich machen. Nämlich sich dem unterordnen, was der Unternehmer als nützlich und nötig für seinen Gewinn erachtet. Ja, das kann jeder selber, da braucht er in keine Gewerkschaft eintreten. Die Abhängigkeit selber, die gibt's und die ist das Schlimme, dass die Leute wirklich in der Abhängigkeit stehen. Nach der Seite hin ist es nicht einfach ein Irrtum. Ein Irrtum so nach dem Muster, Hansen ist verblendet und Shell sieht die Sache klar. Es ist der Widerspruch, in der Lohnarbeiter selber drinsteckt, dass er abhängt von seinem Gegner. Der eine hält sich an die Seite Gegner, der andere hält sich an die Seite, ich hänge davon ab. Das Schlimme ist, dass man wirklich vom Gegner abhängt. Dass also auch wirklich das Profitinteresse vorm Lohn rangiert. Und die GDL auch. Jetzt halt gar nicht drauf stößt, weil sie auf dem Standpunkt steht, die können das ganz gut bezahlen. Jetzt. Aber die GDL diese Unterordnung auch nicht kündigen will. Und die kann man auch bloß kündigen. Wenn man sagt, ich will eine ganz andere Wirtschaft als eine, in der immerzu der Profit das Wichtige und Erste ist und der Lohn das ist, was ich danach zu richten habe. Aber zurück zur Transnet. In Deutschland vertritt die Transnet halt den angesehenen, respektablen Standpunkt, die Abhängigkeit der Arbeiterschaft von der Gewinnmacherei zu organisieren. Das heißt, schon bei der eigenen Forderung, die Bedürfnisse des Unternehmens vorwegzunehmen, schädigt es die Konkurrenzfähigkeit, schädigt es den Börsengang, und schon gleich nicht mehr zu fordern, als die Firma von vornherein ja quasi in ihrer eigenen Rechnung auch zu zahlen bereit ist. Mit einer solchen Gewerkschaft geht dann die freie und demokratische Lohnfindung prima. Muss man sehen. Ein Tarif, ja, mit der Transnet kann man prima Tarifverhandlungen machen. Fordert die Transnet irgendwas? 7,5. Jeder weiß, ungefähr die Hälfte will sie. Die Firma sagt nie und nimmer unmöglich. Weiß genau, die will bloß die Hälfte und die Hälfte soll sie auch kriegen. Dann gehen halt ein paar Wochen ins Land, beide Seiten schimpfen ein bisschen aufeinander. Dann gibt es einen Bahnstreik. Müsst ihr mal nur vorstellen. Dann sagt die Gewerkschaft dazu. Der war auch bitter nötig, damit die Kollegen Dampf ablassen konnten. Das muss man sich mal vorstellen, der Bahnstreik als therapeutisches Mittel gegenüber der eigenen Mannschaft. Nicht als Mittel, dem Gegner was beizubringen, sondern als Mittel der eigenen Mannschaft was beizubringen. Und was bringen sie ihr damit eigentlich bei? Naja, hinterher müssen die Leute sagen, wir haben ja alles probiert. Wenn dann ein Abschluss da ist, müssen die Leute einerseits sagen, ja, wir waren auch dahinter gestanden, wir haben dafür gekämpft. Und Wir haben uns ja bemüht, also sowohl immer die Seite, er ist gut, weil wir haben ihn erkämpft, und zweitens, dass er nicht besser ist, mehr ging ja nicht. Man hat es ja gesehen, wir haben es ja probiert. So, und dann war der Warnstreik, und dann ist der Warnstreik rum, und dann wird in Nachtverhandlungen hart gerungen, und am nächsten Tag gibt es die 4,5. Das ist alles demokratisch, freiheitlich und so wunderbar. Kaum aber ist die Forderung nicht von vornherein auf das, was die Gegenseite auch zugestehen will, hingebastelt. Schaut alles anders aus. Auf einmal ist dieses demokratische, sozialpartnerschaftliche, wir streiten uns und wir einigen uns und das am Schluss nennt man es Kompromiss. Auf einmal ist mit dem alles nichts mehr da. Die GDL tritt auf, verlangt was, und letzten Endes ist es schon egal, wie vernünftig und bezahlbar das ist, was die GDL selber verlangt. Dass es davon abweicht, was in Deutschland üblich ist, ist der ganze Grund dafür, dass es überhaupt nicht in die Tüte kommt. Und auf einmal ist Streik kein demokratisches Theater mehr. Das ist ein Punkt, ich muss wirklich sagen, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ich habe den Eindruck, inzwischen sind auch die streikenden Lokführer erschrocken über den Ernst, den dieser Kampf annimmt. Jetzt ist es nämlich wirklich ein Machtkampf geworden. Das ist wirklich irre. Man kennt es so, Streiks, die IG Metall macht mal einen Streik, die Verdi macht mal einen Streik, und alle Streiks sind eigentlich Streikdemos. Also man zeigt, dass man streiken könnte, wenn man denn wollte. Und man beeindruckt ein wenig die Öffentlichkeit und zeigt dem Gegner, dass die Mannschaft immer noch hinter einem steht. Aber das alles, damit man dann überhaupt nicht den Gegner zwingt zu irgendwas, was der nicht will, sondern damit man dann mit dem Gegner den Kompromiss aushandelt, den, übrigens, wir lesen doch Zeitung, den vom ersten Moment an jeder weiß, wo er hinauslaufen soll drauf. Du weißt es immer schon, die fordern 7%, dann wollen sie zwischen 3,5 und 4. Und wenn sie 4 kriegen, sagen sie, es liegt über der Mitte, das war ein tolles Ergebnis. Und wenn sie 3 kriegen, sagen, das war ein schlechtes Ergebnis heuer, weil es liegt unter der Mitte. Und das, was anders als die Mitte, wird schon gleich nicht gewollt, das weiß jeder. So, und kaum tritt mal wer auf und will was in dem Verhältnis Unnormales, wie klein der wirkliche materielle Inhalt auch sein mag. Also wie bezahlbar, wie vernünftig, wie rücksichtsvoll der Gehalt auch noch sein mag, das ist völlig wurscht. Es findet ein echter Machtkampf statt. Und jetzt geht es um ganz was anderes. Jetzt geht es wirklich darum, wer kann wen mehr schädigen und wer kann Schäden länger aushalten. Da merkt man dann auf einmal, das ist der Widerspruch, dass der arme Mann streiken muss. Das macht ihm dann auch noch das Streiken sehr schwer und sehr widersprüchlich. Die Lokführer, der Chef von den Nürnbergern hier, der hat kürzlich im Bayerischen Rundfunk, da war ich auch und wollte auch reden, aber mich haben sie übergangen. Der hat gesagt, na, wie steht der Mensch heute da? Und zwar einer, der nicht einen Minijob hat und nicht im Niedriglohnbereich ist, sondern mit den normalen, ordentlichen Berufen, eben wie Lokführer. Wie steht er da? Irgendwie, wenn man sein Geld zusammenhält, kann man seine notwendigen Kosten schon bezahlen. Aber alles, was darüber hinausgeht, alles, was das Leben schön macht, alles, wo man sich ein wenig was leisten könnte, wird furchtbar schwierig oder fällt gleich ganz aus. Das sagt er so. Und hat er doch völlig recht. Und wer dann so knapp dran ist, wie er jetzt selber, wie der Mann jetzt selber erzählt hat, ne? Für den ist es natürlich ein Riesenwiderspruch, an Streik zu machen und auf Lohn zu verzichten während der Zeit. Dann gibt es eine Streikkasse, aber die ersetzt den Lohn bekanntlich nicht. Und die Streikkasse, wenn es eine Weile zugeht, ist auch irgendwann leer. Jetzt müssen diejenigen, die ihre Lage verbessern wollen, weil sie sie so schlecht finden, jetzt müssen sie noch einmal eine extra Verschlechterung in Kauf nehmen. Und die müssen sie ja irgendwie dagegen aufrechnen, was sie überhaupt rausholen können. Also irgendwann lohnt es sich ja auch für sie, nicht mehr zu streiken, wenn die Opfer zu groß werden und die Nachgiebigkeit der Gegenseite zu klein bleibt. Also jetzt ist es ein richtiger Machtkampf, der um die Frage geht, Wer kann wem wie viel Schaden zufügen und wer kann wie viel Schaden aushalten? So, und in diesem Machtkampf, damit ich jetzt zur dritten Partei komme, mit der die GDL konfrontiert ist, in diesem Machtkampf ruft Medon nach dem Staat und sagt, kann man das nicht gleich verbieten, was die machen? Kann man mir den Streit nicht gleich ersparen, indem man deren Willen überhaupt unterdrückt? Jetzt kann man sagen, naja, was der Medon das gern hätte, kann man sich ja gut vorstellen. Ehe aber jetzt die Leute sagen, na, dass das jetzt da verboten worden ist von der Nürnberger Richterin oder jetzt von dem Chemnitzer Gericht, das Streiken im Fernverkehr und Güterverkehr verboten worden ist, das ist ein Missbrauch des Streikrechts. Ehe man damit kommt, muss man erst einmal sagen, schauen wir uns doch mal das Streikrecht an, was das für eine Geschichte überhaupt ist. Also, dass der Medan nach dem Staat ruft und sagt, schaff mir doch einmal diese lästigen Störer vom Hals und verbiet sie. Das versteht man gut, das hätte er gern so. Dass er mit diesem Anliegen bei einem Gericht nicht gleich abblitzt, sondern dass er Gericht zusammensitzt und prüft, ob die Rechtsgrundlage erfüllt ist für seine Forderung. Das sagt was. Das macht nämlich deutlich, streiken, denkt man immer so, wäre ein Verhältnis zwischen den Arbeitern, die die Arbeit machen sollen und sie mal niederlegen, und dem Arbeitgeber, der damit gepresst werden soll. Nein, kommt raus. Streiken ist eine Sache der Genehmigung. Da ist erst einmal die Obrigkeit dazwischen. Da kommt erst einmal der Staat und sagt, schauen wir mal, ob wir das überhaupt zulassen. Und er hat Gesetze und da steht drin, lassen wir es zu, lassen wir es nicht zu und unter welchen Bedingungen lassen wir es zu. Und wenn man sich jetzt anschaut, unter welchen Bedingungen das zugelassen wird und was da die Rechtsgesichtspunkte sind, dann wird deutlich, dass die hochgelobte Koalitionsfreiheit in den freiheitlichen Gesellschaften gar keine so eine feine Sache ist. Fangen wir mal vorne an. Erstens, dass der Streik überhaupt nicht total verboten ist. Ist ja schon eine interessante Geschichte. Es ist ja der einzige erlaubte Vertragsbruch im Vertragsrecht. Ja, den Arbeitsvertrag, da darf man die Pflichten unterlassen, ohne dass der Vertrag gleich platzt. Ja, ist ja echt ungewöhnliche Sache. Dass es das also überhaupt gibt, ist eine harte Auskunft, ist nämlich die Auskunft darüber, der Lohnarbeiter ist ein freier Vertragspartner überhaupt nur dadurch, dass er ein Kollektiver ist. Anders ausgedrückt. Der einzelne Arbeiter dem Kapital gegenüber ist absolut wehrlos. Er ist überhaupt kein freier Eigentümer seiner Arbeitskraft. Wie sich's für die demokratische Gesellschaft, wo jeder Arsch ein Eigentümer ist, gehört. Der Lohnarbeiter mit seiner Angewiesenheit auf Geld, das er verdienen muss, mit seiner täglich sich erneuernden Bedürftigkeit, braucht einen Arbeitgeber. Der nimmt ihn bloß, wenn er ihn ausnutzen kann. Und unter der Bedingung, dass der Einzelne im Verhältnis zum Personalbüro von einer großen Firma steht, da kann der den Preis seiner Arbeit in gar keiner Weise beeinflussen, die Arbeitsbedingungen gar nicht beeinflussen. Er ist objektiv Knecht der anderen Seite. Deswegen hat sich der moderne Staat tatsächlich mit dem Ärgernis des Klassenkampfs arrangiert. Er hat sich darauf eingelassen, dass es in Gottes Namen dann halt dieses Recht, sich zu Koalitionen zusammenzurotten, und als kollektiver Vertragspartner aufzutreten, dass es dann das in Gottes Namen geben soll, weil sonst der Arbeiter überhaupt kein freier Verkäufer seiner Arbeitskraft ist. Das war ein schöner Witz. Dass er als einzelner freier Verkäufer seiner Arbeitskraft überhaupt kein freier Verkäufer seiner Arbeitskraft ist. Nur wenn er in einen Kollektivvertrag eintritt mit anderen, ist er überhaupt ein Verhandlungspartner, der gegen die andere Seite irgendwie ins Gewicht fällt. So, diese Anerkennung, dass der Arbeiter der Übermacht des Kapitals absolut wehrlos ausgeliefert ist, wenn er alleine auftritt, diese Anerkennung liegt als erstes im Streikrecht drin. Ja, es soll möglich sein, dass die sich zusammentun und es muss ihnen dann auch erlaubt sein, unter Bedingungen, die natürlich dafür sorgen sollen, dass es möglichst selten ist und möglichst kurz ist das Streiken, aber es muss ihnen auch erlaubt sein, zur Not mal zu streiken. Was damit geleistet ist, muss man auch sehen, ist nicht, aha, der Staat hat was dafür übrig, dass die Leute für sich was rausholen. Es geht nicht darum, dass die Löhne steigen durch Streiken. Es geht darum, dass in dieser Gesellschaft der Gegensätze, die Bürger die Gegensätze untereinander ausmachen. Untereinander ausmachen, da kommt es mehr drauf an, dass am Schluss ein Vertrag steht und wieder Frieden herrscht, als auf das, was im Vertrag drinsteht. Wenn die Leute sich auf einen Vertrag einlassen, dann ist die Leistung des Streiks und die Leistung der freien Vereinbarung, dann ist die Leistung, dass sie sich darauf einlassen, nicht, dass sie sich auf was Gutes einlassen. Das Streikrecht ist nicht dafür da, den Klassengegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital zu beseitigen, noch nicht mal um den abzumildern. Es ist dazu da, dass die Gegner ihren Streit untereinander austragen und zu einem neuen Frieden finden. Sie sollen, das ist die wahre Bedeutung von Freiheit, Freiheit dürfen wir nicht für ein Versprechen halten, dass da was Gutes versprochen wird. Sie sollen in Freiheit die Unterordnung unter die Bedingungen vollziehen, denen sie ausgesetzt sind. Sie sollen in Freiheit zu einer Einigung mit dem ihnen feindlichen Interesse der anderen Seite kommen. Und dann Wirkung, Leistung. Sie sollen in Freiheit zu einer Einigung kommen. Und dann sollen sie freiwillig die Folgen ihrer Vereinbarung tragen. Dazu ist die Tariffreiheit nützlich und nötig. Sozialen Frieden herstellen in allen Gegensätzen und trotz aller Gegensätze. Andererseits, das Streiken erlauben, ist eine Riesengefahr für einen Staat, ist ein Risiko, ist etwas Gefährliches. Denn, dass die abhängig Beschäftigten mal ihr Macht erproben, ist eigentlich immer scheiße. Denn die Macht haben sie ja. Die Macht, den Gegner zur Not bis zu seinem Ende zu erpressen dazu, dass er ihr Interesse berücksichtigt. Die Macht haben sie. Die Lokführer sind in den Streik mit sehr viel Selbstbewusstsein gegangen, so mit dem Ton, uns braucht man. An uns geht bei der Bahn nichts vorbei. Wie weit es trägt, ist mal eine ganz andere Frage. Aber die sind reingegangen mit dem Bewusstsein, oft sogar noch mit dem Bewusstsein, das können wir Lokführer, das können die Klobutzer vom ICE nicht. Oder die Schalterbeamten oder sonst irgendwer. Ich möchte einmal dagegen setzen, wenn die Klobutzer vom ICE genauso einen hohen Organisationsgrad haben wie die Lokführer und eine ähnliche Entschlossenheit, dann geht auch ohne die nichts. Und wie der das, was wäre das, wenn der Edelzug mit verschissenen und verstopften, nicht mehr funktionsfähigen Toiletten durch die Landschaft fährt? Das wäre auch nichts. Genauso, wenn die Schalterbeamten, die Fahrpreise kassieren, die Arbeit niederlegen, ist für die Bahn genauso tödlich, wie wenn es die Lokführer tun. Es stimmt nicht, dass es die einen können und die anderen nicht. Es können alle. Hängt halt ein bisschen davon ab, dass sie sich, die es alle für eine Sorte Arbeit braucht, dass die sich untereinander einig sind. Also diese Sache, denen, die die Arbeit erledigen sollen und dafür schlecht bezahlt werden, denen die Gelegenheit zu geben, ihr Macht zu schmecken, ist immer schlecht. Also einerseits der Streik muss erlaubt werden, andererseits der Streik ist gefährlich. Deswegen gibt es die Erlaubnis mit lauter Vorbehalten, mit lauter Bedingungen. Im Gesetz steht die erste Bedingung, ein Streik darf den Gegner nicht kaputt machen wollen. Also ein schöner Gedanke, der Streik muss auf einen neuen Frieden zielen mit der Gegenseite. Und jetzt halt der wichtige Punkt, der im Arbeitsrecht so eine große Rolle spielt und der jetzt so gegen die GDL benutzt worden ist, es ist das Argument der Verhältnismäßigkeit. Ein Streik muss verhältnismäßig sein. Was meint man damit? Man meint sowas wie, die Arbeiter dürfen schon mal Druck ausüben, aber nicht so sehr. Wo liegt die Schranke? Die Schranke liegt, erstens, die Existenz des Gegners darf nicht gefährdet werden. Gerade schon gesagt. Zweitens, politische Streiks werden verboten. Denn die Macht des Arbeitskampfs darf nicht gegen die politische Obrigkeit benutzt werden. Die könnte man nämlich auch zu was pressen, wenn man wollte. Auch verboten. Da kommt die Polizei. Drittens, und das ist jetzt der Punkt hier bei dem jetzigen Streik, ein Streik darf Dritte, die Allgemeinheit, die Konjunktur, die Wirtschaft als Ganze, nicht über Gebühr strapazieren. Also ein Riesenwiderspruch. Man erlaubt einen Kampf und sagt gleich, aber so richtig stören soll er nicht. Und mit dieser Rücksicht aufs große Ganze ist einfach, da ist sozusagen die Funktionalität der Streiks schon rein definiert, nämlich der kapitalistische Betrieb der Nation darf als Ganzer nicht leiden. Wo jetzt das Wort Übergebühr stören, also wo jetzt Übergebühr eintritt und wo Übergebühr noch nicht eintritt, na, das ist ein Fall von Abwägungen, das merkt man ja auch. Verschiedene Gerichte entscheiden da ganz verschieden. Ja, die Bahn ist doch sehr bewusst erst nach Nürnberg gegangen, dann nach Chemnitz gegangen und zum Beispiel nach Frankfurt nicht, in der Erwartung, das Frankfurter Arbeitsgericht würde denselben Spruch nicht fällen, den das Chemnitzer fällt. Aber das kommt halt davon, dass das Wort, dass die Gesetzesregel, ein Streik darf die Verhältnisse, die Republik nicht über Gebühr stören. Dass das über Gebühr, naja, das ist sau interpretationsfähig, da kann man viel rein und viel rauslesen. Der Hammer ist, dass in dem Nicht-Übergebühr stören schon die ganze Funktionsbeschreibung des Streiks steckt. Nämlich, er darf sein, damit er zu einem neuen Tarifvertrag führt, mit dem der Unternehmer was verdienen kann und mit dem die Arbeiter sich zufrieden geben. Dazu darf mal gestreikt werden. In dem jetzigen Fall schlägt die Abwägung die Abwägung von wie viel ist ein Übergebühr, schlägt die Abwägung gegen die GDL aus. Halt hauptsächlich deswegen, erstens, weil in Deutschland Streiks, ernste, richtige Streiks, die wirklich eine Machtfrage entscheiden sollen, weil die so unüblich sind, sodass er streikt, der überhaupt in die Nähe von sowas gerät, schon gleich wie viel zu großer Streik erscheint, viel zu totaler Kampf erscheint. Zweitens, natürlich macht es einen Unterschied, ob er DGB-Gewerkschaft streikt oder ob die GDL streikt. DGB-Gewerkschaften, das sind diese staatstragenden Einrichtungen, die es bei uns gibt und die anerkannt sind. Die GDL ist die abweichende Minderheit, die mehr will, als für die anderen vorgesehen ist. Als solche kriegt sie gesagt, das ist nicht erlaubt. Und jetzt haben wir ja eine wunderbar hundsgemeine Mischung von Erlaubnis und Verbot. Ja, die GDL darf ihren Streik im Nahverkehr durchführen, aber im Fern- und Güterverkehr nicht. Also das ist, man merkt auch da noch, dieser Staat so einfach sagen, Arbeiter müssen gehorchen, will er immer noch nicht. Die sollen kämpfen, übrigens von oben inzwischen so deutlich mit dem Standpunkt, die sollen kämpfen, damit sie selber eine Niederlage erleiden und von sich aus eine Ruhe geben. Die Umkehrung, man will es nicht einfach verbieten, weil wenn man es einfach verbieten würde, an der Stelle, an anderer Stelle und an vielen Stellen, wenn der Staat konsequent Streiks verbieten würde, würde er den Arbeitern ja die Botschaft machen, unter einer Revolution kriegt ihr überhaupt keinen Cent. Dann müsst ihr den Staat stürzen, wenn der Staat sich immer verantwortlich dafür erklärt, Streiks niederzuschlagen. Das sagt der Staat, nein, die sollen selber eine Niederlage erleiden. Das ist viel besser, als wenn wir es einfach unterdrücken. Und jetzt eben dieser Witz. Man fesselt der GDL sozusagen den Arm auf dem Rücken und sagt, jetzt kämpf mal schön. Im Nahverkehr könnt ihr, ausgerechnet im Nahverkehr, ne, wo die Eisenbahn das meiste über Dauerkarten verdient, also sowieso keinen Schaden zu fürchten hat oder kaum einen. Im Fernverkehr wäre es ganz anders. Im Güterverkehr schon gleich. Zweitens, ausgerechnet beim Nahverkehr, wo dann die Opfer wieder die normalen Arbeitnehmer sind, die zur Arbeit müssen. Wo man also die biedere Kundschaft dagegen aufhetzt, die Massen. Wer fährt denn im Fernverkehr? Naja, ein bisschen Urlaubsreisende, irgendwie schon auch jedermann, aber von jedermann doch eine kleinere Portion wenigstens. Und dann sind es die Geschäftsleute und die Hochschullehrer, die immer durch die ganze Republik müssen, und die Minderheit der Urlaubsreisenden. Also dort, wo die Bahn zu treffen wäre, lässt man den Streik nicht zu. Und dort, wo sie nicht gut zu treffen ist, lässt man ihn zu. Man schafft Bedingungen, die Niederlage wahrscheinlicher machen. So, und jetzt noch der letzte Punkt. Die Politik. Naja, eine ganze Weile sagen sie gar nichts. Ganz lustig, die GDL sagt, die Regierung soll sich einmischen und was tun dafür, dass eine Einigung zustande kommt. Die Regierung auf einmal sagt, na, bei uns herrscht Tariffreiheit. Wenn man den Gedanken, ne, ausgerechnet, wo die Gewerkschaft sagt, naja, schlichte doch, dann gibt es irgendeine Mitte zwischen unserer Forderung und dem, was die Bahn nicht gewähren will. Wir sind mit vielen zufriedenzustellen. Sagt die Regierung, nee. Wir schlichten überhaupt nicht. Fechte das mal selber aus. Die eine Hälfte, die andere Hälfte, und das ist jetzt der neueste Hammer, Kurt Beck. Das muss man sehen. Der Chef der deutschen Sozialdemokratie, der deutschen Arbeiterpartei, der tritt auf und macht die GDL erstmal richtig total moralisch fertig. Er sagt, es ist nur ein kleiner Prozentsatz der Bahnbeschäftigten und es ist nur ein kleiner Teil der Lokführer. Und es ist ein Teil, der sich aus der Solidargemeinschaft aller bei der Bahn herausbegibt. Die Bahngewerkschaft Transnet und GdBA hätten einen vernünftigen Abschluss getätigt und einige wollen jetzt ohne Rücksicht auf andere Sonderregelungen. Da ist so deutlich, was Solidarität heißt. Ja, Hansen hat noch den Schein erweckt, Solidarität wäre ein Mittel des Kampfes, ein Mittel der Stärke. Kurt Beck, einfach bloß noch, Solidarität ist, wenn man gemeinsam mit anderen die Scheißlöhne akzeptieren, auch Scheißlöhne akzeptiert. Das ist solidarisch. Und unsolidarisch ist einer, der meint, ihm reicht es nicht. Jeder, der meint, ihm reicht es nicht, der kriegt gesagt, du willst wohl eine Extrawurst gebraten kriegen. Also die sind moralisch zu verurteilen, die sind moralisch nichts wert, weil sie Sonderregelungen wollen. Und dann kommt er da weg und sagt, er verweist auf Großbritannien, wo früher jede Kleingruppe eine Gewerkschaft gebildet und versucht habe, die jeweiligen Sonderinteressen durchzusetzen. Ich glaube, das muss vermieden werden. Der Bahnvorstand hat deshalb eine große Verantwortung. Den Satz, er hat eine große Verantwortung, was ist gemeint? Der Bahnvorstand hat außer seinem eigenen Interesse als Bahn, dass er den Lokführern nicht nachgibt und nicht mehr bezahlt. Außerdem hat der Bahnvorstand eine Verantwortung für Deutschland. Deutschland braucht die Niederlage der Lokführergewerkschaft. Denn wenn die Erfolg hat, könnte das Schule machen und wo kämen wir dann hin? Dann würden womöglich manche im Land meinen, ihnen stünd mehr zu. So ist es aber nicht, ihnen steht nicht mehr zu. Das der Chef der Arbeiterpartei. So, also ich bin jetzt erstmal fertig, ich habe noch ein paar Nachträge vielleicht, wenn es sich in der Diskussion ergeben sollte. Einen Schluss will ich noch sagen, ich habe den Eindruck, und ich habe den Eindruck von, wenn ich den Vorsitzenden Schell im Fernsehen sehe, und auch wie ich die Lokführer kenne, ich habe den Eindruck, die sind selber erschrocken drüber, was sie losgetreten haben. Irgendwie haben die dann doch gemeint, sie fordern ja auch bloß ein bisschen mehr Lohn. Und sie wären doch eine Gruppe, die viel Verantwortung trägt und die wichtig ist und der man das doch zugestehen könnte. Dass sie jetzt in einer wirklichen Machtauseinandersetzung sind, wo es ums Kaputtmachen geht, erschreckt die. Und das, denke ich, zeigt, dass auch die, die da in den Kampf reingegangen sind, sich kein klares Bild von ihrem Gegner und von der Nation, in der sie da gelandet sind, gemacht haben. Deswegen der Vortrag, was sich da alles gezeigt hat an den Reaktionen. So, jetzt bin ich erstmal fertig. Dann sehen wir mal weiter, was für Wortmeldungen es gibt. Also ich verstehe den Unterschied zwischen dem Chef von Transnet und Beck nicht. Denn wenn der Chef von Transnet sagt, dass die irgendwie weg. Schau, das ist, der Unterschied ist ganz einfach. Der Hansen von Transnet sagt, Spalten ist scheiße, weil das schwächt die Arbeiterbewegung. Unsolidarisch sein schwächt uns. Das ist heuchlerisch, weil der braucht ja die Macht der Einheit gar nicht, um mehr durchzusetzen. Jetzt habe ich aber beide nehmen doch die Solidarität als Argument dafür, dass nicht mehr Löhne gefordert richtig, werden sollen. Richtig. Da sind sie das sich ist doch die, einig. Das ist die Gemeinsamkeit. Der eine kommt daher und tut so, wie wenn die Solidarität ein Mittel der Stärke der Arbeiter wäre. Und tut so, wie er bräuchte die und die GDL verdirbt die Stärke. Dabei braucht er sie ja gar nicht. Der andere, der Beck, kommt gleich gar nicht mit Stärke. Bei ihm ist Solidarität einfach moralischer Wert. Einfach Unterordnung unter das, was alle kriegen. Es ist wirklich, es ist unmittelbar quasi das Staatliche. Solidarität ist, wenn man nicht aus der Reihe tanzt. Also das ist nur noch sich mit dem zufrieden geben, was für die anderen doch auch reichen muss. Jetzt sagt die GDL ja gar nicht, wir wollen mehr als die anderen. Sondern die sagen ja bloß, wir trauen uns das durchzusetzen, was wir wollen und wir empfehlen allen anderen das Gleiche zu tun. Die sagen doch nicht, wir wollen mehr und zahlt die anderen schlechter. Das ist doch auch schon so eine Lüge, die ihre Gegner in Umlauf setzen, so nach dem Muster. Die Bahn kann bloß so und so viel Geld an die Belegschaft bezahlen. Wenn die Lokführer mehr wollen, dann müssen sie es bei den Schalterbeamten abziehen. Das ist doch alles Quatsch. Man kann der GDL keinen Vorwurf machen, wenn sie mehr will, dass andere nicht mehr wollen. Sie hätte doch viel dafür übrig, dass andere dasselbe tun. Also, Solidarität heißt einfach, sich bieten lassen, was geboten wird. Es gibt sonst gar nichts. Irgendwas, was unklar war, was von dem, was ich gesagt habe. Ich erzähle noch eine Sache. Die GDL hat in der Vergangenheit immer sehr darauf gepocht, dass sie eigentlich viel Sympathien genießt. Bei den Bahnkunden sogar und bei normalen Leuten. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass es das gibt. Sagen manche, ja, die Löhne sinken überall immer mehr, das wird Zeit, dass mal wer sich aufstellt. Dass mal welche sich nicht mehr alles bieten lassen. Das, einerseits gibt es das. Andererseits ist diese Unterstützung durch die Öffentlichkeit eine sehr, sagen wir mal, volatile Angelegenheit. Die öffentliche Meinung ist ein schwankendes Rohr. Noch ein Tag Streik, noch einmal 10 oder 100.000 Leute, die nicht zur Arbeit oder nicht in die Uni oder sonst wo nicht hinkommen, wo sie hinwollen. Noch einmal ein wenig Unbequemlichkeit und dann kommt schon der Nächste und Übernächste und sagt, bis gestern habe ich Verständnis gehabt, quasi solange sie mich nicht gestört haben, habe ich Verständnis gehabt. Aber wenn denen ihr Kampf meinen Alltag stört, dann habe ich natürlich kein Verständnis mehr. Wenn der Beck und auch der Medorn so frech immer zu auftreten und sagen, die GDL trampelt auf den Bedürfnissen der Bahnkunden herum. Warum fürchtet er eigentlich nicht, dass die Öffentlichkeit sagt, Medorn trampelt auf den Bedürfnissen der Bahnkunden herum? Soll doch Medorn das zahlen, dann fährt doch die Bahn wieder. Warum sind die sich so sicher, dass sie in letzter Instanz die Öffentlichkeit dann doch immer auf ihrer Seite haben? Letzten Endes deswegen, weil das ist ja auch schon wieder ein Charakteristikum eben dieser kapitalistischen Situation. Der Unternehmer muss nie fordern. Wenn einer fordern muss, ist es der Arbeiter. Der Unternehmer organisiert nämlich den, also der Unternehmer oder die Unternehmer in ihrer Gesamtheit organisieren den nationalen Lebensprozess als ihr Bereicherungsquelle, als ihr Quelle für Gewinne, die sie dann besitzen und wieder investieren. Alles, was im Land passiert, dass die Bahn fährt, dass die Milch im Regal steht, was weiß ich, dass das Internet funktioniert, alles das betreibt irgendein Unternehmer. Und die Leute, die er dafür braucht, bezahlt er und denen teilt er die Arbeit ein und er teilt ihnen immer die Arbeit so ein, dass sie immer mehr arbeiten müssen für dasselbe Geld. Wenn der Arbeiter sagt, er will mal seine Lage verbessern, dann muss er den Betrieb stören. Der Unternehmer hat immer den Bonus, er macht doch den Betrieb. Er sorgt dafür, dass die Bahn fährt, dass das Internet funktioniert und. Weil der ganze Lebensprozess denen quasi überantwortet ist, dass sie daraus machen, ihr Gewinnquelle daraus machen dürfen. Deswegen haben sie den Bonus, sie organisieren doch alles Nützliche. Und wenn die Arbeiter mal was verlangen, dann stören sie alles Nützliche. Und das schlägt irgendwann immer gegen die aus. Wobei man allerdings noch was Drittes sagen muss, jetzt auch gerade für die Streikenden. Ein Streik wird nicht, oder das ist auch so eine Perversion in Deutschland, so zu tun, als ob ein Streik in der Öffentlichkeit gewonnen oder verloren würde. quasi, wenn du Umfragen machst und hin zum Kunst sagst, bist du dafür oder dagegen? Und dann wird der Streik verloren, weil hin zum Kunst sagen, na, eigentlich eher dagegen. Nein, der Streik ist ein Machtkampf mit dem Interessensgegner, mit dem Unternehmen. Und gewonnen und verloren wird er mit in dem, was man dem an Schaden zufügen kann und in dem, was man selber an Schaden aushalten kann. Ob die Öffentlichkeit einen mag oder nicht, ist dafür eigentlich ganz wurscht. Das gehört schon wieder zur totalen, sagen wir mal, Verhaustierung des Streiks, der in Deutschland üblich ist. Dass der Streikenden selbst gar nichts anders ist, als erwerben um die Sympathie der Öffentlichkeit. Und dann kommt man dem Unternehmer gegenüber und sagt, schau, die Öffentlichkeit ist für mich. So als ob den das Wunder wie beeindrucken müsst. Noch ein anderes Argument. Jetzt ist die GDL, also wie gesagt, sie sind jetzt nicht mehr systematisch, sind bloß noch so einzelne Überlegungen in dem Zusammenhang. Jetzt ist die GDL ja schon ziemlich so weit, dass sie den Standpunkt einnimmt, na gut, ein eigenständiger Tarifvertrag, unter dem tun wir es nicht. Das ist unser absoluter Standpunkt. Was da drin steht, ist dann verhandelbar. Wir rücken, also der Bayerische hat so richtig gesagt, wenn die sich zu uns am Tisch setzen, sind die 30%, die wir da fordern, sowieso von vornherein vollkommen vom Tisch. Also die machen deutlich, die Durchsetzung als Tarifvertragspartei lassen sie ausspielen gegen den Inhalt, warum sie die überhaupt sein wollen. Nehmen wir mal, die denken sich ein wenig so, naja, dann haben wir halt heuer mal drum kämpfen müssen, leider, drum kämpfen müssen, dass wir eine eigenständige Tarifvertragspartei sind. Wir haben unsere Anerkennung erstritten und nichts dafür gekriegt. Aber dafür sind wir nächstes Jahr eine eigenständige Tarifpartei und dann können wir für unsere Sache, dann brauchen wir quasi nicht mehr für die Zulassung kämpfen, sondern können wir als zugelassene Partei für unsere Ziele kämpfen. So werden Sie sich wohl denken, nehme ich mal an. Aber da muss man mal sehen, das ist heikel. Denn wenn man schon lernen muss, dass man für die Anerkennung kämpfen muss, dass man also nicht einfach so anerkannt wird, also, dass die Anerkennung, die man von der Gegenseite kriegt, was ist, was man der abringt, weil sie einen eigentlich nicht anerkennen will als Tarifpartei, dann dürfen wir auch nicht glauben, dass wenn man das mal gekriegt hat, dass man dann damit nächstes Jahr bahnfrei für Inhalt hätte. Der Standpunkt ist ja, wir lassen euch eigentlich gar nicht. Und wenn wir euch heuer zur Rückkehr zum Arbeitsfrieden kriegen, dadurch, dass wir euch einen eigenständigen Vertrag machen, in dem aber nichts Anständiges mehr drinsteht, dann ist es überhaupt kein Versprechen, dass nächstes Jahr ein Vertrag gemacht wird, in dem was Gescheites drinsteht. Ich habe gedacht, wir haben schon 10% angeboten. Ist das nicht eine Anerkennung? Ich habe da vorhin schon davon geredet, was die angeboten haben. Du musst mal sehen, das ist richtig ein Hohn. Die sagen, wir geben euch 10% mehr. Und wie errechnen wir die 10%? 4,5 haben wir der Transnet schon gewährt. Und für die anderen 5,5 könnt ihr zusätzlich arbeiten. Also das ist nicht 10% Lohnerhöhung, sondern das ist Zwei Überstunden, wenn ihr die Arbeitszeit von 40 auf 42 ausdehnt, dann kriegt er dafür 5,5. So, und dann könnt ihr doch 10% mehr Geld haben. Was wollt ihr denn eigentlich? Das ist der Ton. Und noch anders, im Moment findet ja die Zwischenlage statt, dass man sagt, gut, man verhandelt mit der GDL und darin steckt, okay, dann ist sie halt eine Tarifvertragspartei. Aber unterschreiben muss sie, was die anderen ausgehandelt haben. Und das heißt, nach der Seite des Inhalts hin, ist sie überhaupt keine eigenständige Tarifvertragspartei. Das, und um diese Prinzipien geht es doch im Moment noch. Das hätten Sie ja auch vorher schon haben können, unter der Na klar, wenn Sie gesagt hätten, Sie wollen länger arbeiten, das hätten Sie unter Transnet aufhaben können, das ist ja klar. Will denn keiner mehr was wissen oder was einwenden? Ja. 2000 Euro, die da angeboten werden, sind ja im Prinzip auch nur die 600 Euro von der Kranke, die nicht so bekommen. Und die restlichen 1400 sind für 100 Überstunden, die wir schon geleistet haben. Ja. Und das sind dann 14 Euro brutto die Stunde. Ja, das ist genau das. Brutto die Stunde hat jeder Spaß mit der. Also der Durchschnitt der Lokführer hat viel mehr Überstunden, als mit 1400 Euro abgegolten werden. Ja, das war vorhin ja mal Rede. Ich habe die beiden Fälle, was angeboten wird, ja durchgesprochen. Beides ist ein Hohn. Das zeugt davon, dass sie gar nicht in substanzielle Verhandlungen eintreten wollen, sondern das ganze Ding umfassend zurückweisen und also der GDL eine totale Niederlage bereiten wollen, überhaupt nicht Kompromisssuche. Beide Sachen, was sie anbieten, sind eben, wie gesagt, sie sind bereit, eventuell schon geleistete Überstunden auch noch schlecht zu entgelten. Oder sie sind bereit, mehr Arbeit zu organisieren, dafür könnte man dann auch mehr Geld kriegen. Frage, wo kommt denn die GDL jetzt plötzlich eigentlich her? Weil man hat ja im Prinzip noch nie was von denen gehört. Haben die das mehr einfach mit den anderen Gewerkschaften gemeinsam so super sieht, um sich erst einmal aufzubauen und dann was sagen zu können, weil diese Geschichte von denen. Es ist sogar so, dass die GDL die älteste Gewerkschaft ist. Ich glaube sogar in Deutschland oder im Eisenbahnsektor. Entweder in Deutschland, also die älteste überhaupt. Also insofern ist das nichts. Wo waren die bisher? Die waren halt bis vor kurzem im Tarifverbund mit Transnet und der GdBA, also der Gewerkschaft der beamteten Eisenbahner. So, und wenn man im Tarifverbund ist, dann fällt man halt der Öffentlichkeit nicht groß auf. Also gut, dann sind wir halt soweit. Vielleicht noch ein Blick nicht quasi auf die Betroffenen, die Lokführer und die jetzige Öffentlichkeit in Deutschland gedacht, sondern mal auf die Linken, die so sagen, nur quasi der innerkapitalistische Lohnkampf, das ist doch von vornherein warenförmig und da ist doch klar, dass da nur, die wollen doch nichts anderes, als was sie eh schon kriegen. Es ist ein Unterschied. Also Lohn zu beziehen ist ein, Lohn verdienen ist eine Notwendigkeit für die Leute. Und für Lohn zu arbeiten ist ein Widerspruch, denn es heißt, etwas als das Mittel seines Erwerbs zu nehmen, was dafür überhaupt nicht erfunden worden ist, sondern vielmehr, was in Wahrheit, dem Inhalt nach, Erdienstbarkeit der Leute für die Gegenseite organisiert. Und weil das ein Widerspruch ist, deswegen ist es, dass einer einen Lohn will, erst einmal noch lang kein Fehler oder kein System immer in der Geschichte, sondern das ist eine Notwendigkeit. Zweitens, wenn er einen Lohn will, dann gerät er automatisch im Gegensatz zum Interesse seines Arbeitgebers, das haben wir hier mal, dann ist er im Gegensatz zum Interesse seines Arbeitgebers und das drückt eigentlich bloß die Unverträglichkeit der beiden Seiten aus. Den Antagonismus, der in unserer Gesellschaft herrscht. Dass man drittens aus dem Widerspruch raus den Übergang machen kann, den die DGB-Gewerkschaften machen, sich zum Vertreter der Abhängigkeit machen, das geht schon. Die machen sich dann zum Anhänger des Betriebserfolgs, des nationalen Wirtschaftserfolgs, der Konjunktur und von all dem, worauf sie abhängen, aber auf Kosten ihrer eigenen materiellen Interessen. Insofern ist und bleibt in dem Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital, bleibt die ganze Sprengung der Gesellschaft immerzu drin. Und es ist ja, und deswegen habe ich jetzt das heute als gutes Beispiel gefunden, den ganzen Ding. Und deswegen ist, wenn einmal eine Gewerkschaft mehr will, als hierzulande in dem Rahmen des Üblichen vorgesehen ist, das muss noch nicht mal Wunder was sein. Einfach, wenn sie damit nicht zufrieden ist, was hier gilt. Schon ist die ganze Gesellschaft auf der Matte und es wird klar, das ist ein Kampf. um Unterordnung oder Sieg. Das ist ein, das muss niedergemacht werden, sonst läuft unser Laden hier nicht ordentlich. Also da sieht man mal, wie sehr die ganze Kapitalismusfrage im Lohn nach wie vor drinsteckt und es nicht richtig ist, das Ding in die Ecke zu drehen. Ach Gott, wo es um Lohn geht, da ist doch eh schon alles vorbei, weil die Leute wollen doch nichts anders als bezahlt werden. Dass sie nicht bezahlt werden, wie sie es brauchen, ist der Widerspruch, an dem sich alles auftut. Gut, wollte ich jetzt noch sagen, weil es gibt doch diese neuere Linke, die so sagt, ach Gott, ja, die Frage mit Lohnarbeit und Kapital, das ist doch vorbei, Fetisch ist doch heute in. Ja, so neue Marx-Lektüre, aber es kommt nächstes Monat. Gut. So weit, so gut, wenn es keine weiteren Beiträge gibt. Dann machen wir Schluss für heute. Nächstes Monat, ich glaube der 8. November, da mache ich einen Vortrag zur Einführung in dem Karl Marx sein Kapital.